Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 16, Vers 25. Gott hat die Macht, euch durch die gute Botschaft von Jesus Christus zu stärken. Diese Botschaft enthüllt den Willen Gottes, der seit ewigen Zeiten verborgen war. Gott segne dieses Wort. Offenbart. In diesem Bibelvers hier aus dem Römerbrief, Kapitel 16, lernen wir mehr, wie sich Gott offenbart und offenbart hat. Und wir verstehen hier, wie wir lesen, dass die gute Botschaft, also die gute Nachricht von Jesus Christus da ist, uns zu stärken, wir, die wir Jesus Christus folgen. Und die gute Nachricht von Christus, also dass er gekommen ist als Gott im Fleische, unser Herr Jesus Christus, am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, wieder auferstanden ist, am dritten Tag dann in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat, ist entscheidend, dass er diesen verborgenen Plan uns eben hier offenbart hat, ja. Wichtig ist hier, Paulus schreibt hier am Ende des Römerbriefes nochmal zur Ermutigung, Ermahnung auch, eben zu verstehen, wie er zu der Glaubensgemeinde da schreibt, dass wir auch verstehen, wir, die Jesus Christus folgen, dass die gute Nachricht, eben die Offenbarung von Christus, vollkommen ist. Also durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, für uns, am Kreuz gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, ist komplett und die Offenbarung ist da und es gibt keine weiteren Offenbarungen in dem Sinne von der guten Nachricht, dass wir verstehen können, wer Jesus Christus ist und warum er gekommen ist. Und es leider, muss man sagen, leider gibt es Leute, die sagen, oh, ja, ich hatte eine besondere Offenbarung und irgendwas über Jesus und versuchen dann oder verändern dann auch zum Beispiel auch die Bibel oder haben dann irgendeinen geheimen Text, der dann produziert wird. Und das hat mit Jesus Christus gar nichts mehr zu tun. Haltet euch fern von sowas und Leuten, die das sagen. Denn wie Paulus und Gott sich hier offenbart hat, wie Paulus schreibt, es ist alles komplett und vollendet. Der jüngste Tag, also wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkommt, in dem Buch, in der Bibel, im Briefbuch, die Offenbarung, wir wissen nicht, wann das ist und die Bibel sagt uns das auch nicht. Ja, und wir sollen auch die Zukunft nicht voraussagen und auch uns fernhalten von diesen Sachen. Und deshalb, wieder und wieder geht es darum zu verstehen, dass nur unser Jesus Christus weiß, jetzt und unser Herrgott im Himmel, wie das jetzt alles weiter vonstatten geht, also das zweite Mal die Wiederkehr Christus am jüngsten Tag. Und das ist alles in Gottes Hand und da bleibt das auch am besten, ja. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Bibel dazu da ist, dass wir tagtäglich zu Christus kommen und durch die Bibel, durch Gottes Wort, durch die er sich offenbart hat, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen. Und darauf kommt es an. Ja? Also, wir haben alles, was wir brauchen. Es ist alles offenbart. Und im Römerbrief geht nochmal rein, lernt nochmal mehr. Soweit wir wissen, ist es so, dass Paulus die Glaubensgemeinde dort, zu denen er schreibt, im Römerbrief, er persönlich selber nicht besucht hatte, ja, aber einen doch sehr persönlichen Einfluss und Charakter eben hat in dem Römerbrief. Manche Passagen sind ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber das ist okay, das macht nichts. Vieles ist da. Geht mal rein, schaut mal, was Paulus da schreibt und haltet euch den Römerbrief ja, ganz nah am Herzen, denn da sind sehr, sehr viele persönliche Dinge, die Paulus eben in seiner, wie er die persönliche Beziehung mit Jesus Christus beschreibt. Und eben auch, dass er eben auch nur ein Mensch ist, nicht irgendwie ein ja, Superapostel ist oder so. Zum Beispiel Römerbrief, im Römerbrief Kapitel 7, lest mal durch. Die Schwierigkeiten, die Sorgen, die Probleme, die wir haben und vor allem auch mit der Sünde und Sündhaftigkeit, das ist da auch im Römerbrief Kapitel 7 sehr gut offenbart. Ja? Also lest das mal durch. Und viele praktische Tipps und Hinweise, wie immer, von Paulus. Und das ist eine wunderbare Hilfe für uns. Lieber Jesus, wir danken dir für, wie du dich offenbart hast in deinem Wort, in der Bibel und auch hier im Römerbrief. Und dass wir verstehen, dass die gute Nachricht für alle Menschen da ist, für jüdische, nicht-jüdische Menschen, für alle Menschen da ist, und dass wir beten, dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und tagtäglich ins Wort gehen, in die Bibel, in Wort und Gebet, und dass du uns hilfst, uns den rechten Weg zu weisen, zu allen Zeiten. Ja, und darauf kommt es an. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.